Was in den letzten Monaten vor allem aufgefallen ist oder in den letzten Wochen dann nochmal ganz besonders, ist in der Tat diese merkwürdige Verwendung des Wortes Kritiker. Man kennt das ja schon länger aus so Zusammenhängen wie Israel-Kritiker oder dann eben im Zusammenhang mit der Pegida-Bewegung mit den Islamkritikern, also wo das jeweils schon euphemistisch, verschleiernd quasi für Antisemiten oder für ja eine bestimmte Art von Ausländerfeinden zumindest verwendet wird. Ja, und in den letzten Tagen ist dann halt und in den letzten Wochen ist das Wort Asylkritiker dazugekommen. Das ist meiner Meinung nach nochmal eine Ebene verschleiernder, weil gegen Israel oder gegen den Islam könnte man sich ja theoretisch auch legitime Kritik vorstellen. Das ist zwar nicht das, was gemeint ist normalerweise, wenn Leute sich selber als Israel-Kritiker bezeichnen, aber es wäre ja zumindest denkbar. Aber bei dem Wort Asyl, also ein Asylkritiker wäre ja jemand, der tatsächlich etwas gegen die Institution des Asylgewährens hätte. Und das, denke ich, ist nicht die Motivation, die irgendjemanden umtreibt. Wo fallen Ihnen denn die Verwendung der Begrifflichkeit Asylkritiker auf? Also ist es das, was auf der Straße skandiert wird oder wo kommt denn das Wort vor? Und das Wort Asylkritiker kommt ja eher in den Medien vor, das wird mal in der Politik verwendet, also das sieht man in den letzten Tagen. Ich hoffe, dass dass dafür sehr schnell ein Bewusstsein entsteht. Das Wort Islamkritiker, Islamgegner, Israelkritiker, diese Wörter, die werden regelmäßig in der Presse verwendet, also relativ gedankenlos hat man das Gefühl. Ich hoffe, dass das jetzt bei Asylkritiker anders ist und dass das Wort sehr schnell wieder verschwindet. Was glauben Sie, wieso werden denn die Leute nicht dann als jene benannt, die sie sind? Also Rassisten und Neonazis statt Asylkritiker? Also das hat sicher mehrere Gründe. Das eine ist, dass diese ganze Debatte, die wir führen und dieses ganze verschleiernde, möglichst neutrale, vielleicht sogar positiv belegte Begriffe hier zu wählen, das führt natürlich schon dazu, dass wenn jetzt mal jemand sagt, das sind Nazis oder das sind Rassisten, dann ist das so ein Schock, weil diese Begriffe eben in der Debatte kaum verwendet werden, dass derjenige, der diese Wörter verwendet, quasi als der Populist oder der Panikmacher dasteht. Zum anderen ist es natürlich so, es sind halt sehr harte Wörter, Rassist, Nazi, Rechtsradikaler, das sind alles keine schönen Dinge und jemanden so zu bezeichnen, da gibt es vielleicht so eine natürliche, so ein Zögern oder so eine Hemmschwelle. Bevor ich diese Wörter wirklich verwende, muss ich mir wirklich sicher sein über die Motivation dieser Personen und da bin ich quasi auch verantwortlich für das, was ich da gesagt habe und für die Art, wie ich diese Person charakterisiere. Bei Asylkritiker, da ziehe ich mich auf so eine allgemeine, vage Begrifflichkeit zurück, gegen die auch niemand was haben wird. Ja, derjenige wird ja auch nichts dagegen haben, als Asylkritiker bezeichnet zu werden. Also selbst Nazis sind normalerweise empört, wenn man sie als Nazis bezeichnet. Das spielt da sicher alles zusammen. Und dazu kommt, glaube ich, in der Politik und auch in Teilen der Medien so ein Wunsch, dieses Problem, was wir da haben, was sich in den letzten Monaten immer deutlicher gezeigt hat, dass es wirklich hier wieder ein strukturelles Problem mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit und rechtsextremen Tendenzen oder zumindest dem Tolerieren von rechtsextremen Gedankengut gibt. Das möchte man natürlich gerne so lange wie möglich wegreden und so tun, als ob es da um ein paar Kritiker geht oder um ein paar besorgte Bürger, wie die ja auch gern genannt werden, um sich selber, um die Augen so ein bisschen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Sie haben auch schon die Legitimität eines Begriffes wie Asylkritiker in Frage gestellt. Nun ist es ja so, wenn der Begriff dann in den Medien auftaucht und verwendet wird, was ist es dann für eine Wirkmacht, die der Begriff wiederum in die Gesellschaft hinein entfaltet, also die Rückwirkung von Sprache? Ja, also bei diesen Euphemismen ist natürlich das Problem, also wer da etwas vertieft drüber nachdenkt, der wird sich nicht unbedingt von diesem Begriff jetzt in die Irre führen lassen. Wir reden ja gerade über den Begriff, weil wir nicht drauf reingefallen sind sozusagen. Und viele Leute haben den auch in den letzten Tagen kritisiert. Also das ist klar, in dem Augenblick, wo ich mich wirklich auseinandersetze, merke ich, da ist keine Kritik. Es gibt hier keine Kritik an Asyl, sondern es gibt hier Leute, die möchten keine Ausländer, die möchten vor allen Dingen keine fremdartigen, kulturell andersartigen, dunkelhäutigen Menschen in ihrer Nachbarschaft haben. Das ist das eigentliche Problem. Aber das merke ich natürlich erst, wenn ich vertieft darüber nachdenke. Dieser Euphemismus erlaubt es mir, auch wenn ich das nicht möchte, wenn ich vielleicht sowieso das gerne von mir wegschieben möchte, so etwas oberflächlich darüber hinwegzugehen. Das Wort Rassist, das zwingt mich quasi darüber nachzudenken. Das Wort Asylkritiker, ich kann so quasi oberflächlich mir auch beim Nachdenken selber einreden oder die Öffentlichkeit kann sich so ein bisschen einreden, dass dort kein echtes Problem besteht. Asylkritiker auf der einen Seite mit dem Begriff, der verharmlosend und verschleiernd ist. Auf der anderen Seite hört man in den letzten Wochen dann eher so auf der Straße, finde ich, statt in den Medien immer wieder auch den Begriff Asylant. Habe ich auch schon gehört von Leuten, wo ich das gar nicht erwartet hätte, weil der Begriff für mich recht negativ geprägt ist. Mhm. Könnten Sie beschreiben, woher der Begriff kommt und woher vielleicht auch bei mir und wahrscheinlich auch nicht nur bei mir so eine negative Konnotation kommt? Ja, also in den seriösen Medien liest man diesen Begriff und hört man diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht mehr. Der ist ja schon relativ alt, der ist in Mitte der 70er Jahre taucht er auf, ist dann in den 80er Jahren vor allem erfährt er seine Verbreitung und der ist von vornherein eigentlich war der problematisch. Ist auch sehr früh haben Leute schon darauf hingewiesen, dass dieser Begriff stark negativ konnotiert ist. Die Frage, woher das genau kommt, wird häufig damit beantwortet, ja, dass das an dieser Endung Ant läge, weil es eben auch so negative Wörter gäbe wie Denunziant, Spekulant, Dilettant, Ignorant und so weiter. Aber natürlich gibt es auch neutrale oder positive Wörter wie Mandant oder Laborant oder Intendant. Also es ist nicht die Endung selber, sondern was auffällt, sind zwei Dinge. Zum einen ist dieser Begriff von Anfang an verwendet worden, Asylant speziell, um Leute zu bezeichnen, denen man die Legitimität eigentlich absprechen wollte. Also es gab bereits die Begriffe Asylbewerber und Asylsuchender und politischer Flüchtling, die wir auch heute noch haben, die gab es alle schon. Der Begriff Asylant ist quasi von vornherein so verwendet worden für diejenigen Asylsuchenden oder diejenigen Asylbewerber, die man nicht hier haben wollte oder deren Motive man in Frage gestellt hat. Er ist auch von vornherein verwendet worden, eher für die Leute, die plötzlich aus Ländern kamen, aus denen politische Flüchtlinge bis dahin nicht gekommen waren, also die von weiter weg kamen. Die politischen Flüchtlinge bis zu diesem Zeitpunkt waren hauptsächlich aus dem Ostblock gekommen und die wollte man hier natürlich auch aus ideologischen Gründen gerne haben. Das waren Leute, die vor dem Kommunismus geflohen sind. Das heißt, es hat sich dann sowas herausdifferenziert. Politische Flüchtlinge, die sind legitim, Asylsuchende, die sind vielleicht legitim, Asylanten, das sind die, die hier nur herkommen wollen, weil sie ein schönes Leben haben wollen, ja. Oder auch das Wort Asyl, Wirtschaftsasylant, was inzwischen eher durch Wirtschaftsflüchtling ersetzt ist, das gab es auch schon sehr früh, wo ja auch sozusagen dargestellt wird, dass das jemand ist, der hierher kommt, weil man hier so toll Geld verdienen kann oder gar nichts tun muss für sein Geld, sondern das einfach so nachgeworfen kriegt, was ja auch heute wieder die Vorwürfe sind, die man auf der Straße hört. Absurd angesichts der Beträge, von denen die Flüchtlinge hier leben müssen. Und zum anderen ist es so, dass die sprachlichen Zusammenhänge, in denen das Wort Asylant auftaucht, also zum einen mal diese Zusammensetzung, die ich eben schon erwähnt habe, Scheinasylant oder so, aber vor allen Dingen auch so Metaphern wie Asylantenstrom, Asylantenschwemme, Asylantenflut, Asylantenlawine, die finden sich auch alle sehr früh. Also diese Idee, dass wir hier überrollt werden, quasi von einer feindlichen Übermacht. Und das ist ja auch eine Idee, die sich sehr lange gehalten hat und die auch jetzt wieder in der Debatte zu finden ist. Von Politikern, die sagen, wir kämpfen bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderer, also eben bis zu den Leuten, die vor den Flüchtlingsheimen stehen und demonstrieren kann man ja eigentlich gar nicht sagen, also Hassparolen skandieren. Was glauben Sie, wie kann man da mit Sprache reflektierter umgehen oder wen sehen Sie da vielmehr auch in der Pflicht dazu, dass die Menschen, die so noch nicht darüber nachgedacht haben, wie Begriffe konnotiert werden, darauf gestoßen werden? Also zum einen ist es natürlich sinnvoll, immer wieder über die Begriffe selber zu reden. Das passiert ja auch immer wieder, aber das muss auch immer wieder passieren. Also sowas ist dann nie ein für alle Mal geklärt. Zum anderen ist es natürlich so, dass vor allen Dingen die Akteure, die sehr öffentlich und sehr breitenwirksam Sprache verwenden, also die Medien, die Politik, dass die etwas sorgfältiger über ihren eigenen Sprachgebrauch nachdenken. Die Alternativen, die wir haben zu diesem Wort Asylant und die wir von Anfang an hatten, Asylsuchende, Asylbewerber, die sind ja nicht nur zufällig neutraler, sondern die bezeichnen auch einfach genauer, worum es hier geht. Also ein Asylbewerber ist jemand, der sich um Asyl bewirbt oder ein Asylsuchender ist jemand, der erstmal hierher kommt, vielleicht noch keinen formalen Antrag gestellt hat, aber der Asyl, also Zuflucht sucht. Und das beschreibt halt erstmal sehr genau, worum es hier geht. Der Begriff Asylant verdeckt das. Da ist klar, dass das irgendwas mit Asyl zu tun hat, aber diese Endung Ant sagt ja nicht, ist das jemand, der Asyl sucht, der Asyl hat, der Asyl gerne hätte, der so tut, als ob er Asyl will, also der lässt das im Unklaren. Und es ist sicher generell gut, genaue Begriffe zu wählen, die sehr deutlich den Bedeutungsanteil zum Ausdruck bringen, um den es geht. Das führt dann nämlich auch dazu, dass wir über Menschen nur dann als Asylbewerber oder Asylsuchende sprechen, wenn die Tatsache, dass sie Asyl suchen oder sich um Asyl bewerben, gerade Thema ist. Aber dass wir nicht so tun, als ob dieser Mensch grundsätzlich in jeder Minute seines Lebens und in jeder Situation ein Asylbewerber ist. Bei Asylant klingt es ja auch so, als ob das quasi deren Beruf ist, so wie Lieferant oder Fabrikant oder Intendant oder sowas. Also der ist quasi, das ist dessen gesamter Lebensinhalt oder dessen Hauptlebensinhalt. Und das ist bei Asylbewerber irgendwo klar, dass es das nicht der Fall ist. Deshalb denke ich, die Politik, die Medien, vor allen Dingen die großen Zeitungen, die Fernsehsender, also die wirklich viele Leute erreichen, die Presseagenturen, die sollten natürlich auf Wörter wie Asylant verzichten, tun sie auch weitgehend, aber die sollten generell immer wieder gucken, was für Wörter gibt es hier, die unklar sind, die sich dazu eignen, sie mit negativen Bedeutungen aufzuladen. Die sollten selber immer wieder gucken, in welchen Zusammenhängen werden diese Wörter verwendet. Bekommen die negative Bedeutung einfach dadurch, wer sie verwendet oder wo sie verwendet werden, und dann natürlich tunlichst meiden, die selber zu verwenden.